Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ermäßigten Satz der Mehrwertsteuer überdenken, aber nicht abschaffen. 23.12.2012. Nach Medienberichten plant das Bundesfinanzministerium unter Minister Schäuble, CDU, die Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7%. Dazu nimmt der Landesverband NRW der Piratenpartei wie folgt Stellung. So nicht. Eine Steuererhöhung auf das beinahe Dreifache hat nichts mit einem Sparplan zu tun, sagt Thomas Küppers, sozialpolitischer Beauftragter der Piratenpartei Deutschland. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz dient dazu, Lebensmittel, aber auch Kulturgüter wie Bücher bezahlbar zu machen. Gerade Menschen mit geringem Einkommen wären durch eine Angleichung des Umsatzsteuersatzes benachteiligt und würden dadurch stärker belastet. Die Piraten NRW fordern eine Neuregelung des Warenkataloges. Wir wollen dem derzeitigen Steuerwahnsinn entgegentreten und setzen uns dafür ein, dass die unterschiedliche Besteuerung sich an den Grundbedürfnissen der Menschen orientiert und nicht Lobbyinteressen dient, sagt Melanie Kalkowski, Sprecherin des Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen NRW und fügt hinzu, wir wünschen eine Überprüfung aller aufgeführter Waren durch ein unabhängiges Expertengremium, denn der Ursprung des ermäßigten Steuersatzes liegt in sozialpolitischen Gründen, guten Gründen. Die Regierung darf sich nicht mit radikal vereinfachten Steuergesetzen über soziale Unterschiede hinwegsetzen. Das ist nicht die Lösung im politischen Dilemma zwischen einfach und gerecht, so Kalkowski. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, die Pressestelle der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, AK Nanunana 249. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.